um Mitternacht am Tierpark. Und das soll klappen. Es klappt bestimmt. Ich habe es in einem Buch gelesen. Sonntagskind könnt um Mitternacht die Sprache der Tiere verstehen. Und du bist doch an einem Sonntag geboren, oder? Ja. Er hat schon gewusst, dass der Mike sicher wieder seinen Willen durchsetzen würde. Der Mike hat oft komische Ideen gehabt und hat sich auch ständig irgendwelche Mutproben oder Wetten einfallen lassen. Erst gestern hat er vom Tobias verlangt, dass er während dem Sportunterricht kein einziges Mal Ja oder Nein sagen darf. Darum ist der Tobias auch als Letzter in die Fußballmannschaft gewählt worden. Pass auf! Wir versuchen es heute Nacht im Wildpark. Wir treffen uns um 23:30 am Narrenbrunnen. Mal schauen, worüber sich Hirsch, Reh und Wildschwein so unterhalten. Muss das sein? Bist du zu feig? Der Mike hat ihn herausfordernd angeschaut. Der Tobias hat mit den Zähnen knirscht. Er hat es nicht gern gehabt, wenn der Mike ihn als Feigling angestellt hat. Okay. Er war davon überzeugt, dass es nicht funktionieren würde. Wahrscheinlich haben sich Tiere im Wildpark sowieso in ihren Unterschlüpfen gekrochen und sind am Schlafen gewesen. In der Nacht hat sich der Tobias heimlich aus dem Haus geschlichen. Er hat höllisch aufpassen, weil seine Eltern gerade ins Bett wollten. Er hat es aber geschafft, über die Terrassentüren abzuhauen und hat leislich sein Velo aus dem Schuppen genommen. Der Mike hat schon am Narrenbrunnen auf ihn gewartet. Meine Eltern sind ins Kino gegangen, in die Sportvorstellung. Die sind nicht vor dem Eis zurück. Der Tobias war ein bisschen neidisch. Jedes Mal ist der Mike ohne Schwierigkeiten von daheim weggekommen. Der Tobias hingegen hat immer tausende Ausreden müssen erfinden, wenn sie mal wieder irgendetwas vorhatten. Als der Mike und der Tobias durch einen verlassenen Park gefahren sind, hat sich der Tobias ein bisschen gruselt. Als sie das Gehege mit den Wildtieren erreicht haben, haben sie ihre Velos an Haargarnen gelernt. 23:45. Der Mike hat eine Armbanduhr mit Beleuchtung gehabt. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Der Tobias hat Tiere hinter den Hägen beobachtet. Die meisten sind an ihren Futtertrögen gestanden und haben am Heu gezupft. Verstehst du schon etwas? Der Tobias hat den Kopf geschüttelt. Da hat er eine Idee gehabt. Noch 3 Minuten. Der Mike hat wie gebannt auf seine Uhr geschaut. Noch 1 Minute, noch 30 Sekunden, 12. Jetzt. Der Tobias hat sich an den Haken gelehnt. Ich glaube, jetzt verstehe ich etwas. 2 Rehe haben zu ihm rübergeschaut. Übersetze es für dich. Guck mal, da ist jemand. Ja, es reicht anscheinend nicht, dass die Leute uns tagsüber anstarren. Jetzt müssen sie uns auch noch nachts stören. Am besten wir schauen da nicht hin. Die Rehe sind zum Futtertrog gestaxt. Der Tobias ist zum Wildschweinkäfig gegangen. Ein Keiler mit grossen, gefährlich aussehenden Zähnen hat einen Neugierigen angestarrt durchs Gitter und hat gegrunzt. Der eine Kerl kenne ich, der hat mich schon das letzte Mal geärgert. Hat mir wollen unbedingt kleine Steine anstatt Maiskörner antrüllen. Wehe, der Typ kommt mir zu nahe, dann knöpfe ich mir den vor. Der Keiler hat 2 Schritte auf den Haken zugemacht. Lass uns lieber wieder gehen. Hast du Angst? Der Tobias hat sich das Lachen nur leicht verkneifen. Ich weiss nicht, wie stark der Zaun ist. Ob er hält, wenn der Biest mit Wucht dagegen donnert? Der Mike hat es plötzlich eilig gehabt, zu den Velos zu kommen. Wart doch! Vielleicht erzählen ja die Tiere noch mehr. Aber der Mike hat genug gehabt. Er ist so heftig in die Pedale getreten, dass der Tobias ihm kaum mehr nachgekommen ist. Am Narrenbrunnen haben sie sich getrennt. Und du hast alles verstanden, was die Tiere gesagt haben? Ehrlich? Denkst du, ich habe geschwindelt? Der Tobias hat die Finger hinterm Auge gekritzt. Gute Nacht.